Wer alt ist, hat vieles erlebt. Das ist bei den Vögeln nicht anders als bei den Menschen. Und wer viel erlebt hat, kann manches erzählen. Lasst euch von einer alten Möwe eine Geschichte erzählen. Die Geschichte von Pit Picus, dem Specht, und der Möwe Laila. Ein Hörspiel für Kinder von Gabriele Bigott. Nach einem Märchen von Friedrich Wolf. Wir Möwen leben auf dem Meer. So wie andere Vögel im Wald leben. Wir lieben das Meer, so wie andere Vögel den Wald lieben. Laila, die Möwe, lebte am Meer und Pit Picus, der Specht, lebte im Wald. Und sie hätten sich nie getroffen, wenn nicht eines Tages ein mächtiger Sturm aufgekommen wäre. Die Wellen des Meeres hoch auf, der Himmel verdunkelte sich. Die Möwe Laila flog mit ihren Schwestern weit draußen über Meer durch Dunkelheit und Sturm. Es gibt nichts Schöneres für junge Möwen, als sich bei stürmischem Wetter in wilden Sturzflügen durch die Lüfte gleiten zu lassen. Hinaus. Und dann die Flügel ausgebreitet und tragen lassen. Und jetzt Sturzflug. Kommt doch, das ist einmalig. Laila, komm zurück. Ans Land, Laila. Es wird zu gefährlich. Oh, Feiglinge ihr! Kommt doch! Hey! Hallo! Einen solchen Sturm, ein solches Gewitter hatte es seit Jahren nicht am Meer gegeben. Wahnsinn! Total irre! Kommt doch! Laila, hör auf damit! Ach, ihr habt doch keine Ahnung! Laila, komm zurück! Jetzt geht's erst richtig los. Juhu! Laila! Nein! Laila! Nein! Laila! Laila! Eine Windböe hatte Laila erfasst und sie bis zu den schwarzen Gewitterwolken emporgetragen. Grelle Blitze blendeten sie, der Sturm warf sie hin und her und schleuderte sie schließlich weit landeinwärts. Bis in den Wald hinein, in dem die Spechtfamilie Picus wohnte. Ihr rechter Flügel schlug dabei so heftig an den Ast einer Kiefer, dass drei ihrer Schwungfedern verletzt wurden. Und so fiel sie von Zweig zu Zweig wie ein Stein auf das Moos des dunklen Waldgrundes hinunter. Auf einer hohen Fichte im Wald saßen die Spechte. Wie jeden Tag hämmerten sie eifrig an der Rinde der Bäume. Was war denn das, Vati? Was soll gewesen sein? Jetzt eben. Wie ein Stein ist es vom Himmel gefallen. Steine fallen nicht vom Himmel, Mutti. Na, da kann die Welt untergehen. Du hämmerst und hämmerst. Wer nicht hämmert, wird nicht satt. Aber da liegt wirklich was. Was Weißes. Ein weißer Stein ist vom Himmel gefallen. Er hätte uns erschlagen können. Das ist kein Stein. Natürlich ist das kein Stein. Steine fallen nicht. Vorsicht! Pit! Nicht so dicht rangehen. Sieht aus wie ein Vogel. Bloß, dass er weiße Federn hat. Ich glaube, der hat sich zu Tode gestürzt. Oh Gott, oh Gott. So einen Vogel habe ich ja hier im Wald noch nie gesehen, Vati. Wahrscheinlich. Und das könnt ihr an den weißen Federn erkennen. Ist das ein sehr alter Vogel. Der wird vor Schwäche runtergefallen sein, Mutti. Schrecklich. Da, seht mal, der lebt noch. Vorsicht, Junge. Der bewegt sich tatsächlich noch. So was. Oh Gott. Dieser Schnabel. So gekrümmt und scharf wie ein Raubvogelschnabel. Und diese wilden blauen Augen. Geh weg da, Junge. Oh, und von wegen alter Vogel, das ist ein ganz junger Vogel. Ein Vogelweibchen ist das. Hat sich den Schnabel rosa und die Federn weiß gefärbt. Wollte wohl was Besseres sein, Vati. Die Welt wird immer verrückter. Gefärbte Schnäbel und Federn und lautes und Zeug. Und wie die guckt. Unheimlich. Pass auf, Pete, dass sie nicht nach dir hackt. Was machst denn du da? Ich lege ihr nur ein bisschen Moos unter die Schwinge, damit sie nicht verblutet. Hör auf damit, bevor sie dich angreift. Du kommst sofort da weg, Junge. Und wenn sie stirbt? Hat sie sich zu Tode gestürzt, wird sie sterben müssen. So ist das Leben. Wenn der Vati das sagt, wir können es nicht ändern, Junge. Aber... Kein Aber, was hat dieses fremde Vogelweib auch hier zu suchen? Die gehört nicht zu uns, Mutti. Ja, die gehört nicht zu uns, Vati. Weg da, Pitt! Und Pitt, der Specht, kletterte seinen Eltern hinterher den hohen Fichtenstamm hinauf. Die Möwe Leila lag allein auf dem dunklen Waldgrund. Sie hörte das Hämmern der Spechte oben im Baum und in ihrem Kopf hämmerten die Worte, die sie gerade gehört hatte. Eine ganz andere Art. Ja, das Weiß. Weiß. Wer ist denn Weiß von uns? Weiße, damit macht die den Kopf verrückt. Meinst du, Vati? Ja, mit roten Schnabel. Rosa. Und blau. Ganz blaue Augen, Vati. Ja, und wie ganz unheimlich. Immer verrückter wird die Welt. Immer verrückter wird die Welt. Das verbieten wir. Ich bin genauso ein Vogel wie die, dachte Leila. Bloß, dass meine Federn weiß sind und die schwarze Federn haben, dachte Leila. Bloß, dass ich auf dem Meer lebe und die im Wald, dachte Leila. Aber das ist wohl ein großer Unterschied. Meer und Wald und weiß und schwarz, dachte Leila, und der Kopf tat ihr weh. Und als sie schließlich traurig und erschöpft eingeschlafen war, war es längst dunkel geworden im Wald. Hey du, wie geht's? Ich bin's. Ich tu dir nichts. Hau ab oder ich hack dir eins rüber. Dir geht's wieder besser, was? Ausgezeichnet. Zieh Leine. Das Moos hat geholfen. Welches Moos? Ich hab's dir vorhin unter die Schwinge gelegt. Altes Hausmittel, weißt du? Aha. Dein Flügel blutet nicht mehr. Ich soll mich bei dir bedanken. Mach ich gern. War prima. Ehrlich. Du bist ein Held, hast mir geholfen. Ganz toll. Danke. Dankeschön. Tausend Dank. Und weißt du was? Meinetwegen kannst du hier liegen bleiben und verrecken. Endlich sagst du, was du wirklich denkst. Ja, nun ist es endlich heraus. Mehr wollte ich nicht von dir. Angenehme Nachtruhe. Ebenfalls. Träum schön von lauter putzigen schwarzen Vögeln. Du kannst mich mal. Und du mich erst. Tja, mehr hatten sie sich nicht zu sagen. Die Möwe Leila, die wütend ihren Kopf unter ihre Flügel legte und Pitt der Specht, der beleidigt den Stamm seiner elterlichen Fichte emporkletterte. Allerdings kletterte er ziemlich langsam. Und schließlich sagte er: Hast du eigentlich Hunger? Habe ich nicht. Mir ist schlecht. Dir ist schlecht? Pff, fragte Pitt erschrocken und kehrte sofort um. Klar ist mir schlecht. Wie kann einem doch nur schlecht sein? In dieser Dunkelheit. Zwischen diesen schrecklichen, schwarzen Stäben überall. Welchen Stäben? Na hier, diesen riesen Dingern. Das sind keine Stäbe, das sind Bäume. Das ist der Wald. Moos, Bäume, Wald. Wenn man wenigstens das Meer sehen könnte. Was ist das, ein Meer? Sag bloß, du kennst das Meer nicht. Ein Vogel, der das Meer nicht kennt. Ein Vogel, der den Wald nicht kennt. Das Meer ist ganz anders als der Wald. Mir doch egal. Weil du es nicht kennst. Du bist ein komischer Vogel, sagte Leila die Möwe. Und du erst, sagte Pit Pikus der Specht. Ich bin eine Möwe, sagte Leila, und Pit fragte: Was ist das, eine Möwe? Wir fliegen auf dem Meer und fressen die Fische. Ach so, Fische. Was ist das, eine Fische? Ein Vogel, der keine Fische kennt. Ich bin ein Specht und wohne hier im Wald. Ich fresse keine Fische, sondern die Käfer. Und was ist das, eine Käfer? Hier, ich habe dir Käfer mitgebracht. Vom Abendbrot. Kannst du fressen. Und wenn sie dir schmecken, dann hole ich dir noch welche. Meine Alten brauchen das nicht zu wissen. Ja? Die schmecken. Friss sie, ehe sie weglaufen. Oh, ich kann nicht, ich kann nicht. Du musst was fressen, damit du dich erholst. Man muss fressen, sonst kann man nicht leben. Versuch's nochmal. Da siehst du, es geht doch. Schmeckt, oder? Direkt Konfekt, was? Oh, schönes Konfekt. Mm. So. Und jetzt hole ich noch etwas Moos und trockene Fichtennadeln. Und dann kannst du prima schlafen. Wie heißt du? Pit Pikus. Und du? Leila. Ja, dann... Dann schlaf schön, Leila. Leg dich in das Nest, aber mit dem Schnabel nach außen, und wenn ein Marder kommt, dann hakst du ihm eins drüber. Ja. Gute Nacht. Hast du noch Hunger, Leila? Nein, danke. Hast du genug Moos unter dem Flügel? Ja, danke. Ja, dann gute Nacht, Leila. Gute Nacht. Pit Pikus. Leila legte ihren Kopf mit dem Schnabel nach außen, wie es ihr Pit geraten hatte. Sie spürte das weiche Moos unter ihrer verletzten Schwinge und schlief ein. Und Pit Pikus schlief im Nest oben im Baum, bis der Morgen kam und der Wald wieder erwachte. Was für ein schöner Morgen. Nicht wahr, Vati? Und die Käfer heute so knackfrisch. Es geht doch nichts über ein gutes Frühstück, Mutti. Oh, und das alte weiße Gespenst ist auch wieder weg, wie ich sehe. Erstens ist es kein altes Gespenst, Vater, sondern eine Möwe. Und zweitens ist sie noch hier. Oh Gott, oh Gott. Mir bleibt der Bissen im Halse stecken, da liegt die ja wirklich noch. Wer hat ihr dieses Nest nach unserer Art gemacht, Mutti? Ich nicht, Vati. Ich? Oder hätte ich sie mit nach oben bringen sollen? Junge! Wie kommst du dazu, dich mit dieser Person einzulassen? Das ist keine Person. Das ist eine Möwe. die Fische frisst. Oh Gott, Fische frisst. Sie heißt Leila. Woher weißt du das? Ich habe sie danach gefragt. Pitt, seit wann fragt man fremde Vogelweiber nach ihrem Namen, oder Vati? Das ist gegen die Sitte unserer Art, mein Sohn. Und dann, sie hat dich belogen. Ich bin bereits über 40 Sommer alt, nicht wahr, Mutti? Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Vogel Fische fressen sehen. Und außerdem, nicht wahr, Vati? Ist ihr Gefieder so weiß, wie kein richtiges Vogelgefieder im ganzen Wald nicht ist? Ein Vogel mit weißen Federn, der Fische frisst. Sowas hat hier nichts zu suchen. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso ihr euch so aufplustert. Sie ist eine Möwe, ein Vogel wie wir. Aber Pitt, Pittje, mein einziger Sohn, siehst du nicht, was sie für ein entsetzliches weißes Gefieder hat? Fragte der Paula Pikus erschrocken. Weiß wie das Mondlicht, antwortete Pitt Pikus. Und was für einen schrecklichen rosa Schnabel, jammerte seine Mutter. Rosa wie die Morgenröte, sagte Pitt Pikus. Nun ist er völlig wahnsinnig, der Junge. Oh Gott, Vati, sag doch was. Schluss mit dem Gezeter jetzt. Sie gehört nicht hierher. Und wenn sie nicht freiwillig geht, werden wir, die Spechte des Waldes, sie vertreiben. Wenn ihr das tut, stelle ich mich vor ihr Nest. Halt den Schnabel, du Grünschnabel. Nur über meine Leiche. Junge, Junge. Ruhe! Wenn meinem Sohn dieser fremde Vogel wichtiger ist als wir, seine Eltern, als wir, die alteingesessenen heimischen Spechte in diesem Wald, dann soll er doch, soll er doch mit seinem Mondlichtvogelweibchen auf dem Wasser Fische fressen gehen. Oh Gott. Aber er betritt mir dann nicht mehr unser Nest. Er hat dann in unserem Wald nichts mehr zu suchen. Vati, nicht doch. Er ist alt genug, um zu wissen, was ein Specht zu tun und zu lassen hat. Okay, ich gehe. Junge, nicht doch. Ich pfeife auf euer Nest und euren Wald. Es gibt auch noch was anderes auf der Welt. Aber der Wald, das ist doch unsere Welt. Die kotzt mich an, eure Welt. Ihr seht doch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und das Meer, das weite Meer, schon gar nicht. Was denn für ein Meer, Vati? Kein Wort mehr jetzt. Pitt, Pittje, Vati, aber er ist doch unser Junge. Vergesst es. Ich gehe. Und Pitt Pikus kletterte wütend und sehr schnell die alte Fichte hinab. Doch schon auf diesem kurzen Weg überfiel ihn plötzlich ein furchtbarer Gedanke. Wenn es auf dem Meer keine Käfer gibt, dachte Pitt Pikus. Und wenn ich dann wirklich diese unbekannten Fische fressen muss, dachte Pitt Pikus. Und wenn ich vielleicht sogar verhungern muss. Vor Schreck blieb er auf halbem Wege stehen. Verhungern zu müssen ist eine schlimme Furcht, nicht nur für einen Specht. Doch da sah er unten an der Wurzel der Fichte das weiße Gefieder und den rosa Schnabel von Leila. Und der furchtbare Gedanke war vergessen. Hallo, Pitt Pikus. Ich muss dir was zeigen. Leila, ich muss dir was sagen. Gleich, erst bin ich dran. Guck mal. Achtung. Fertig. Los. Na, was sagst du dazu? Ich kann wieder fliegen. Das ist gut, Leila. Flieg gleich los, schnell. Du musst hier weg. Es tut zwar noch ein bisschen weh, aber wenn ich vorsichtig flattere. Was ist los? Warum bist du so aufgeregt? Sie wollen dich vertreiben. Und wenn du nicht gleich losfliegst, dann werden sie dich töten. Hörst du? Wer? Wer wird mich töten? Die Spechte. Sie versammeln sich schon. Flieg los, so schnell du kannst. Die Spechte. Verstehe. Weil ich nicht zu euch gehöre, wie dein Vater gesagt hat. Red jetzt keine langen Arien, beeil dich. Die kriegen mich nicht. Leb wohl, Pit Picus. Und ja, ich danke dir. Ach was, ich komm mit. Das geht nicht. Was willst du auf dem Meer? Etwa Fische fressen? Na, sei nicht albern, ein Specht frisst keine Fische. Komm nur ein Stückchen mit, bloß ein ganz kleines Stückchen, damit du dich aus dem Wald herausfindest. Die liebe Leila sah Pit Picus mit ihren blauen Augen seltsam an. Dann flatterten die beiden los, am Boden entlang zuerst, über die dunkelgrüne Moosfläche. Aber bald war Leila so schnell, dass Pit, der das lange Fliegen nicht gewohnt war, immer öfter zurückblieb. Genug. Machen wir eine Pause. Nicht nötig. Ich muss mich nur einen Moment ausruhen. Ja, dann tut dein Flügel wieder weh? Fast gar nicht mehr. Ich will nur mal durchatmen. Die gute Waldluft hier, die ist gesund. Pit? Ja? Weißt du was? Ich denke, wenn ich jetzt immer weiter geradeaus flattere, finde ich mich schon aus dem Wald heraus. Nie im Leben. Du doch nicht. Du kennst dich doch hier überhaupt nicht aus. Ich finde den Weg schon. Bleib du hier in deinem Wald, Pit. Mein Wald. Das ist nicht mein Wald. Das ist der Wald und nichts weiter. Aber du lebst doch hier. Na und? Und du lebst am Meer. Ist es vielleicht deshalb dein Meer? Nein. Oder, ich weiß nicht, Pit, wenn ich ans Meer denke und ich möchte jetzt gerne dort sein, dann denke ich, ach, wenn ich doch endlich auf meinem Meer wäre. Mein Wald, dein Meer, das ist langweilig. Die Welt ist Wald und Meer, oder? Du bist ja ein Philosoph, Pit Picus. Ach was, ich bin ein Specht, der sich hier auskennt. Und du findest dich hier nicht zurecht, deshalb begleite ich dich noch ein Stückchen. Was dagegen? Ich dachte nur, es wäre besser. Jetzt wird nicht gedacht, jetzt geht's weiter. Am Abend waren Leila und Pit am Waldrand angelangt. Durch die Baumstämme schimmerte eine endlose blau-graue Fläche. Und darüber jagten Wolken mit einem goldenen Saum. Was ist das? Das ist das Meer. Oh, das Meer. Das ist also das Meer. Das ist schön. Das ist wunderbar schön. Leila, ich werde mit dir auf dem Meer leben. Pit, du bist ein Specht. Ich bin ein Vogel und du bist auch ein Vogel. Ob wir nun Specht oder Löwe heißen, kein Aber. Ich bleibe hier. Oder willst du, dass ich gehe? Ach so, du willst, dass ich gehe. Und das ist was anderes. Wenn du willst, dass ich gehe, dann gehe ich. Okay, ich gehe. Nein, Pit, ich will nicht, dass du gehst, aber... Wenn du es nicht willst, dann hör sofort auf mit diesem Aber. Aber. Ich bleibe. Ja, bleib. Komm. Wir warten, bis es Tag ist, dann sehen wir weiter. Sie flogen über feuchte Wiesen, aus denen in dünnen Fäden der Nebel aufstieg. Im Schilf knickte Leila mit ihrem starken Schnabel ein Rohr nach dem anderen, bog sie dann zu einem Nest zusammen und füllte es mit weichem Gras. Hier werden wir die Nacht bleiben, sagte Leila. Ja, hier wollen wir bleiben, sagte Pit Picus. Hier ist es ruhig. Hörst du? Nur der Wind singt sein Lied, sagte Leila. Ach, Leila, sagte Pit Picus. Die Nacht kam und die Wellen begannen unheimlich zu rauschen. Der Wind sauste durch die Schilfrohre, dass sie ächzten und stöhnten. Und draußen über dem Meer heulte der Sturm. Hey, Hilfe! Pink nicht doch, das war nur eine Welle. Was war das? Eine Welle? Ja, die Wellen. Ich liebe die Wellen. Du bist ganz nass. Mach nichts. Lass uns an Land gehen, in den Wald, dort ist es ruhiger. Nein, hier ist es wunderbar. Ach, du frierst doch, du zitterst am ganzen Körper. Ich bin völlig okay. Komm näher zu mir, bitte. Komm ganz dicht an mich heran. Die Möwe Leila legte ihre großen, wasserfesten Schwingen um den Specht Pit-Pikus. Und sie spürten die Nässe nicht mehr. Nicht die Kälte und die Dunkelheit. So blieben sie bis zum Morgen beieinander. Als wir erwachten, leuchtete das Meer wie flüssiges Feuer. Oh, ist das schön, Leila. Ja, das ist das Meer. Ich könnte nie woanders leben. Hier kannst du am sandigen Strand sitzen. Die Wellen kommen heran und kühlen dir die Krallen. Wenn sie zurückfluten, brauchst du dich nur zu bücken und die herrlichsten kleinen Schnecken und Fische aufzupicken. Du kannst hochfliegen und dich vom Wind tragen lassen und dann wie ein Pfeil herunterstürzen. Och, komm, Pitt, wir fliegen gleich los. Ja, lass uns fliegen. Los, hoch hinaus. Und dann die Flügel ausgebreitet und tragen lassen. Und jetzt Sturzflug. Pitt, wo bist du? Ich war nur mal kurz abgetaucht. Was machst du bloß? Kleiner Spaß am Morgen. Nur so zum Vergnügen. Pitt? Ja? Badet ihr eigentlich im Wald auch jeden Morgen? Na klar doch. Wie kann ein Vogel leben ohne Baden? Baden ist doch noch wichtiger als Fressen, oder? Aber bei euch gibt es doch kein Meer. Na klar gibt's bei uns kein Meer. Na und? Dafür gibt es einen Bach. Und wenn es zu weit ist zum Bach, dann baden wir eben am Morgen die Füße im Tau. Und wenn es zu wenig Tau gibt, dann, haha, dann spucken wir uns gegenseitig auf die Flügelspitzen. Aha, auf die Flügelspitzen spucken. Und das nennt ihr Baden? Ja, gebadet ist gebadet, ob nun so oder so. Pass auf, Flügelspucker. Jetzt zeige ich dir, wie richtig gebadet wird. Leila zog Pit-Pikus wieder ins Meer. Sie schlug ihm mit ihren großen Flügeln ganze Wasserwellen über den Kopf, sodass er dachte, die Welt würde untergehen. Dann zog sie ihn ans Ufer, wälzte ihn am Strand im weißen Sand, nahm ihn wieder mit ins Wasser und warf ihm schaumige Spritze über den Kopf. Na, ist das nicht herrlich? Wunderbar. Direkt Konfekt. Wo willst du hin? Pitt, komm wieder her, das war erst der Anfang vom Baden. Das Baden aber war erst der Anfang von viel schlimmeren Prüfungen, die nun auf den Specht Pit-Pikus zukamen. Da hinten, Pitt, da in dem großen Schwarm, das sind meine Schwestern. Komm, wir wollen zu ihnen fliegen. Deine Schwestern? Die können alle diesen Sturzflug, was? Und machen das mit dem Baden so, was? Klar doch, alle Möwen können das. Machen das so. Ja. Hey, hallo. Guck mal. Wer sind denn die? Das eine ist eine Möwe. Ich bin's. Hallo, da bin ich wieder. Das ist Leila. Leila? Aha. Leila ist wieder da. Aber wen hat sie da bei sich? Was für ein hässlicher, schwarzer Vogel. Der hat ja Flügel wie aus Kohle. wie der aussieht, schrecklich. Vielleicht ist er krank. Der flattert wie ein alter Vogel. Noch nie habe ich hier am Meer so einen hässlichen, schwarzen Vogel gesehen. Die arme Leila. Vielleicht hat er sie entführt. Freiwillig lässt sie sich doch nicht mit so einem ein. Der ist krank. Der steckt uns noch alle an. Man muss ihn töten. Und schon stürzten sie sich blitzschnell auf Pit Picus herab und griffen ihn mit ihren scharfen Schnäbeln an. Seid ihr verrückt? Aufhören! Ihr sollt aufhören! Lasst ihn in Ruhe! Leila flog dicht über ihren hilflos flatternden Freund und schützte ihn mit ihren großen Schwingen. Was hat er euch getan? Warum tut ihr das? Bloß, weil er schwarze Federn hat? Schämt ihr euch nicht? Weg da, Leila! Der hat hier nichts zu suchen, der gehört nicht zu uns. Hört auf! Er hat mich gerettet. Als ich verwundet im Wald lag, hat er mir Moos auf die Wunde gelegt und hat mir zu fressen gegeben. Lasst ihn in Frieden! Oder ich sterbe mit ihm. Er hat dich gerettet? Ja. Und er hat seine Familie. Er hat den Wald verlassen. Er wird hier mit mir leben. Hier. Hier auf dem Meer? Hier auf dem Meer. Ja, was will er denn hier? Der kann ja nicht mal richtig fliegen und schwimmen, sagte Lailas Schwester Lilo. Na und? Das bringe ich ihm bei, sagte Leila. Hast du dir das auch alles richtig überlegt? Fragte Lailas Schwester Lilly. Habe ich, antwortete Leila. Warum plustert sie sich bloß so auf? Sie ist überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Lass sie doch. Soll sie üben mit ihrem schwarz gefiederten Freund. Uns braucht sie ja scheinbar nicht mehr. Aber das mit dem Üben war leichter gesagt als getan. Während sich Leilas Schwestern mit den anderen Möwen im Wind zwischen Himmel und Meer wiegten, versuchte Leila Pit Picus beizubringen, wie man auf den Wellen schwimmt, wie man vom Wasser gegen den Wind kerzengerade in die Luft steigt und mit dem Wind über die Wellen segelt. Vergebens. Obwohl sich Pit fürchterlich anstrengte, stürzte er immer wieder hilflos flatternd ins Meer. Hey, du schwarzer Waldteufel! Macht dir das Tauchen so viel Spaß? Fliegen will gelernt sein, was? Der fällt runter wie ein geteerter Bleibolzen. Ihr seid ja so witzig. Haut ab! Haut endlich ab! Leilalein, Schwesterlein, lässt sich mit Schwarzgefieder ein. Sind ja so blöd. Komm, Pit, nochmal. Hoch hinaus. Und dann die Flügel ausgebreitet und tragen lassen. Und jetzt Sturzflug, Pit. Pit, wo bleibst du? Stell dich nicht so an, so schwer ist das doch nicht. Tut mir leid, Leila. Es geht nicht. Ach, Unsinn, natürlich geht das. Du musst nur üben. Ich pack's nicht, ehrlich. Ich mach mich nur lächerlich. Ach was, bloß weil dich meine Schwester ein bisschen geärgert haben. Das haben die doch nicht so gemeint. Das war nur Spaß. Los jetzt, noch einmal. Ich kann nicht mehr, Leila. Du kannst. Du willst bloß nicht. Los jetzt. Los jetzt. Hoch hinaus. Hoch hinaus. Und dann die Flügel ausgebreitet. Und tragen lassen. Und jetzt, Pit, Sturzflug. Pit Picus gab sich alle Mühe, aber er hatte schließlich so viel Wasser geschluckt, dass er kaum noch flattern konnte. Wie einen Ertrunkenen musste ihn Leila an den Strand ziehen. Mir ist schlecht. Ich sterbe. Ach was, du bist nur erschöpft. Ruh dich ein bisschen aus, Pit. Dann versuchen wir es nochmal. Nicht nochmal. Wie du hochgeflogen bist, das war schon ganz gut. Nur mit dem Sturzflug, da hapert's noch. Da braucht's Kraft. Und du hast keine Kraft, weil du hungrig bist. Na klar, du bist hungrig. Du konntest bloß nicht mehr weiter, weil du Hunger hattest. Warte, ich hol dir was zu fressen. Ich sterbe. Ich brauche nichts mehr. Aber es war wunderschön mit dir, Leila. Direkt Konfekt. Da hast du einen Fisch. Ganz frisch. Guck mal, der zappelt noch, so frisch ist der. Du musst was fressen, damit du dich wieder erholst. Versuch es. Siehst du? Es geht doch. Das schmeckt was. Ja, direkt Konfekt. Heute üben wir nicht mehr. Einverstanden? Wir schlafen uns aus, da hinten im Schilf. Und morgen, wenn wir uns ausgeschlafen haben, machen wir weiter. Leila, ich gehe zurück in den Wald. Was sagst du da? Ich bin nicht für das Leben auf dem Meer gemacht. So. War nett, dich getroffen zu haben. Ahoi also, sagte der Leila die Möwe. Mit dir war es auch sehr nett. Tschüss dann, sagte Pit-Pikus der Specht. Na und? Warum fliegst du nicht los? Ich wollte dich noch was fragen. Dann frag doch. Willst du nicht mitkommen? In den Wald? Hast du vergessen, dass die Spechte mich töten wollten? Wenn wir ihnen alles erklären. Was willst du ihnen erklären? Was? Dass ich dich liebe, Leila. Wenn du mich liebst, kannst du nicht weggehen. Wenn du mich liebst, kannst du nicht hierbleiben. Ich kann nicht weggehen. Ich kann nicht hierbleiben. Da standen sie nun am Meeresrande und wussten nicht weiter. Aber muss eine Geschichte nicht auch ein Ende haben? Und muss dieses Ende, wenn man denn eine Geschichte erzählt, wie ich es gerade tue, nicht ein möglichst gutes und glückliches sein? Hey, ihr beiden, was soll ich nun erzählen, wenn ihr selbst nicht wisst, wie es weitergehen soll? Gib du uns einen Rat, Tschitschinka. Was sollen wir tun? Mich fragt ihr. Ja, ja. In der Not ist manchmal noch der Rat der Alten gefragt. Das ist bei den Vögeln nicht anders als bei den Menschen. Du bist alt. Du kennst die Welt. Und alle sagen, du bist eine Zauberin. Sagen sie so, so. Und was soll ich für euch zaubern? Bitte helfen Sie mir und meiner Freundin. Simsalabim. Da ist eine Welt ohne Unterschied zwischen Möwen und Spechten, ohne Unterschied zwischen Wald und Meer. Simsalabim. Sehr schön. Nur gibt's das nicht. Wenn Sie uns nicht helfen können, dann werden wir was, eben... Was werdet ihr eben? Dann werden wir eben sterben. Ja, wenn wir nicht gemeinsam leben können, wollen wir wenigstens gemeinsam sterben. Ein sehr mutiger Vorsatz, wirklich. So also soll eure Geschichte zu Ende gehen? Ach, Leila. Wird Pit-Pikus noch einmal sagen? Ach, Pit-Pikus. Wird Leila antworten? Und dann? Nein, das gefällt mir nicht. Das ist kein gutes Ende für eure Geschichte. Ja, ja, uns gefällt das ja auch nicht. Aber was sollen wir sonst tun? Jetzt reicht's. Jetzt wird gezaubert. Kommt her, jetzt kommt schon. Kommt jetzt ganz dicht an mich heran. So. Au! Was machst du da? Au! Und so? Das tut weh. Au! Ich habe dir, Möwe Leila, 6 weiße Schwungfedern ausgerissen. Und dir, Specht Pit-Pikus, 6 schwarze. Und nun mit etwas Fantasie tauche ich dich im Meertangsaft, das gibt Kraft, dann im See. ein wenig Tintenfischleim, setze ich weiß ins Schwarz und Schwarz ins Weiß hinein. So, nun kann die Geschichte weitergehen. Na, versuch's noch mal mit dem Fliegen, Pitpikus. Wie denn? Na, nur Mut, mein Junge, klebt nicht am Boden. Flieg los, hoch, hinaus. Versuch es, Pit. Los, hochfliegen und dann die Flügel ausgebreitet und tragen lassen. Es geht. Ich glaube, es geht wirklich. Na, und wie ist das? Wunderbar herrlich. Direkt Konfekt. Komm, Pit, jetzt fliegen wir zu den anderen Möwen. Jetzt kannst du bei uns bleiben. Danke, Tschitschinka. Ja, danke. Dankeschön. Da fliegen sie nun. Wiegen sich nebeneinander im Wind. Und so hat ihre Geschichte doch noch ein gutes Ende genommen. Was ist das? Dieser schwarze Teufel fliegt Klavier. Er tut, als sei er eine Möwe. Als würde er zu uns gehören. Ein Betrüger ist das. Aber uns kann man nicht betrügen. Hast du dir die Federn gefärbt? Deswegen bist du noch lange keine Möwe. Du gehörst nicht zu uns. Weg mit dir oder setzt was. Was macht ihr da? Hört auf. Seht ihr denn nicht, wie er jetzt fliegen kann? Und du? Wie siehst du aus? Du bist ja selber so ein halber Teufel. Deine Federn werden auch schon schwarz. Eine Schande. Jawohl, du bist eine Schande für unser Möwenvolk. Du gehörst auch nicht mehr zu uns. Weg hier. Ja, alle beide weg hier. Fliegt weg, ihr beiden, schnell. Ich wollte euch ein gutes Ende für eure Geschichte zaubern. Es ist mir nicht gelungen. Fliegt weg, schnell, beeilt euch. Was haben wir nur getan, dass sie uns blutig geschlagen haben? Dass sie uns töten wollten? Ja, was haben wir getan? Wo sollen wir nun leben? Zu den Pikussen. Aber ihr gehört doch zusammen. Ja, ja, ich weiß. Das ist kein Ende für eure Geschichte. Vielleicht ist das aber ein Anfang. Einen guten Anfang zu einem guten Ende zu bringen, dazu braucht es mehr als Zauberei. Aber vielleicht seht ihr, die ihr dieser Geschichte zugehört habt, wenn ihr mal am Meer seid, zwei Vögel über dem Wasser fliegen, einen weißen Vogel mit 6 schwarzen Federn und einen schwarzen Vogel mit 6 weißen Federn, und wenn sie dann mit hellem Schrei senkrecht hinauf in den Himmel fliegen, als wollten sie die Sterne herunterholen, dann denkt an meine Geschichte. Die Geschichte von Pit Pikus, dem Specht, und der Möwe Leila. Die Geschichte von Pit Pikus, dem Specht, und der Möwe Leila. Ein Hörspiel für Kinder von Gabriele Bigott, nach einem Märchen von Friedrich Wolf. Dramaturgie Christina Schumann. Musik Wolfram Bodak. Es spielten Tschitschinka, Gudrun Ritter, Leila, Verena von Beer, Pitt, Steffen Schult, Mutter, Anne-Kathrin Bürger, Vater, Klaus Manchen, Lilli, Kirsten Block, Lilo, Katrin Knappe, Schnitt, Sylvia Milchmeier, Ton, Ingeborg Kiepert, Regieassistenz, Irene Fischer, Regie, Werner Buß. Produktion Deutschland Sender Kultur 1993. Ihr hört den Kakadu-Hörspieltag und auch wenn ihr nicht gleich Sturzflüge oder ähnliche Herausforderungen bewältigen müsst, wenn ihr mal verliebt seid, ein ganz besonderer Zustand ist das schon. Egal, ob die äußeren Umstände so kompliziert sind wie bei Pitt und Laila oder alles ganz einfach aussieht. Teatro Piccolo hat über jemanden, der verliebt ist, mal ein Lied geschrieben. Das hört ihr jetzt und danach gibt's hier noch eine Geschichte. Er ist verliebt, das merkt man doch gleich. Er ist verliebt. Schon ganz weit. Er ist verliebt. Er lächelt so schön. Er ist verliebt. Sein Herz schaut schon so dumm. Er ist verliebt. Er ist verliebt. Er ist verliebt. Plötzlich riecht er so gut. Er ist verliebt. Ganz egal, was er tut. Er ist verliebt. Man sieht es ihm an. Er ist verliebt. Es fehlt ihm völlig der Plan. Er ist verliebt. Die Liebe, die Liebe, die Liebe macht dich ganz schwach. Die Liebe, die Liebe, es genügt schon ein Hauch. Die Liebe, die Liebe, liegst die ganze Nacht wach. Er ist verliebt, er weint nicht, er lacht. Er ist verliebt, ganz egal was er macht. Er ist verliebt, alles ist ziemlich öd. Er ist verliebt. Er grinst dauernd blöd. Er ist verliebt, er ist verliebt. Die Liebe lenkt mit dem Bauch. Die Liebe, die Liebe. Die Liebe macht dich ganz schwach. Die Liebe, die Liebe. Es genügt schon ein Hauch. Die Liebe, die Liebe. Liegst die ganze Nacht wach. Er ist verliebt von Teatro Piccolo. Wenn ihr nicht ganz schlimm vergesslich seid, dann wisst ihr bestimmt noch, dass in unserem Hörspiel eben klar wurde, dass es manchmal nicht so einfach ist, das Ende einer Geschichte zu erzählen. Denn jede Geschichte kann auf ganz verschiedene Arten und Weisen ausgehen. Ja, und manchmal hat ein und dasselbe Buch mit einer Geschichte drin für jeden Leser ein anderes Ende. Das zumindest stellt eines Tages der kleine Herr Paul fest. Ihr hört eine Geschichte von Martin Baltscheid. Falsches Ende. Der kleine Herr Paul lebte allein in seiner Wohnung am Stadtrand. Er hatte eine stille Arbeit in einer Behörde gefunden. Dort musste er keine Überstunden machen und konnte sich jeden Abend mit einem Buch auf seine Couch legen, um zu lesen. Sogar einen Freund hatte er. Sie trafen sich in der Mittagspause und sprachen über Bücher. Hier, schau mal, Paul, das wollte ich dir schenken. Es ist großartig, vor allem das Ende, sagte der Freund eines Tages. Herr Paul nahm das neue Buch und sah es sich an. »Ein schöner Umschlag«, meinte er und streichelte den Einband. Der Freund sah auf das Bild. »Ist doch bloß ein Ball, aber drinnen die Geschichte, die ist wirklich rund.« Herr Paul beeilte sich mit dem Essen, lief in sein Büro, arbeitete schneller und durfte eine Stunde früher nach Hause gehen. Er begann schon im Aufzug zu lesen. Der erste Satz war in roter Schrift und lautete: Als der goldene Mond erwachte, hing er nicht wie gewohnt am Himmel, sondern saß in einer Bar im Hafenviertel. Der Anfang des Buches war vielversprechend, und Herr Paul las das Buch weiter in der Bahn, auf der Straße, im Treppenhaus und noch in der Küche, als er sich einen Tee kochte, flogen seine Augen über die Buchstaben. Er legte sich auf seine Couch und las die Nacht hindurch. Gerade als er den letzten Satz beendet hatte, schellte der Wecker und er musste zur Arbeit. Aber er war nicht müde, denn das Buch war so aufregend und spannend, dass er allen Schlaf vergessen hatte. Sofort ging er zu seinem Freund. Der lachte, als er ihn sah. »Wie siehst du denn aus? Ringe unter den Augen wie ein Vollmond im Winter. Hast du die ganze Nacht gelesen? Ich sag ja, das Buch ist toll, vor allem das Ende, oder?« Herr Paul nickte. »Es ist wirklich sehr lebendig. Man könnte glauben, es wäre wirklich geschehen. Und das Ende, ich hätte nie gedacht, dass der Mond das Mädchen doch noch kriegt.« Der Freund sah ihn an. »Kriegt er nicht. Der Mond nimmt die Kometin und sie verschwinden im All.« Herr Paul schüttelte den Kopf. »Nein, nein, er kriegt das Mädchen.« Der Freund holte sein Buch hervor und blätterte in den letzten Seiten. Er las noch einmal genau, was dort geschrieben stand. »Ich hatte recht. Hier steht nichts von einem Mädchen.« Herr Paul las den Anfang des Buches und das Ende. Der Anfang war gleich geblieben, aber das Ende hatte sich verändert. »Na, was ist denn los mit euch?« fragte ein Kollege vom Nachbartisch. »Ihr seht ja aus, als hättet ihr Blumen gefrühstückt. Stimmt was nicht mit dem Buch? Ich fand es großartig, vor allem das Ende. Was habe ich darüber gelacht, wie die Schnecke mit dem Igel vor dem Abendhimmel Wasserski fährt?« Der kleine Herr Paul, sein Freund und der Kollege hatten ein Geheimnis entdeckt. Ein Buch, das für jeden Leser ein anderes Ende bereithielt. Das sprach sich schnell herum. Viele Kollegen hatten das Buch auch gelesen und jeder erinnerte sich an ein anderes Ende. Man empörte sich. Jeder glaubte, nur sein eigenes Ende wäre das richtige Ende. Andere dachten an einen üblen Scherz und bekamen schlechte Laune. Im Allgemeinen aber war man sich einig, der Sache musste auf den Grund gegangen werden. Herr Paul hatte eine Idee. »Freunde, Kollegen und Buchleser, ein Buch hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Damit wir es lesen können, muss es gedruckt werden. Beim Drucken muss ein Fehler aufgetreten sein. Wir müssen den Verlag aufsuchen, denn ein Verlag druckt Bücher und wenn einer einen Fehler gemacht hat, dann der Verleger.« Die unzufriedenen Leser applaudierten und machten sich auf den Weg. »Wir wollen ein Ende für alle. Wir wollen die endgültige Wahrheit.« Der Verleger breitete beschwichtigend die Arme auseinander. »Ich verstehe Ihre Ungeduld, aber uns trifft keine Schuld. Nachdem wir von den verschiedenen Enden erfahren haben, wurde der Druck gestoppt und die Auslieferung verhindert. Wir haben sogar eine Rückkaufaktion gestartet, aber einige Bücher sind uns entgangen. Das Beste wird sein, Sie geben sie ab und wir vergessen die Sache.« »Vergessen? Wie können wir leben ohne ein richtiges Ende? Wie sollen wir reden über das Buch? Wie sollen wir jemals wieder ein anderes Buch lesen? Nein, wir brauchen das Richtige, das Echte, das endgültige, gültige Ende.« »Gut, gut, gut«, sagte der Verleger. »Es gibt eine Möglichkeit. Am besten ist es, Sie gehen zu dem Dichter selbst und lassen sich von ihm die Geschichte zu Ende erzählen.« Es war ein langer Weg zu dem Dichter, aber den unzufriedenen Lesern ging der Gesprächsstoff nicht aus. Zuerst erzählten sich alle noch einmal das Ende ihrer Geschichte und stritten dann darüber, welches das Schönere sei. Sie hatten sich so viel zu sagen, dass sie gar nicht bemerkten, wie die Zeit verging und sie längst angekommen waren. Der alte Dichter öffnete die Tür. Sofort erkannte er sein Buch und als er ihnen anbot, Platz zu nehmen, um eine Tasse Tee zu trinken, riefen sie: »Nein! Sie seien nicht gekommen, um Tee zu trinken. Die Angelegenheit müsse geklärt werden. Sie würden nicht eher gehen, bis sie das richtige Ende der Geschichte erfahren hätten.« Der alte Dichter seufzte schwer und sagte leise: »Meine lieben Leser, weil Sie ein solch glühendes Interesse an meinem Buch zeigen, will ich Ihnen die Wahrheit sagen. Es gibt kein Ende der Geschichte. Ich habe sie vor über 40 Jahren erfunden und konnte mich für kein endgültiges Ende entscheiden. Deshalb habe ich mehrere aufgeschrieben. Es tut mir leid.« Da fingen die unzufriedenen Leser an zu schimpfen. Sie stellten sich auf die Stühle und riefen: »Klatscht in die Hände! Wir wollen ein neues Ende!« Der Dichter sah ein, dass es keinen Zweck hatte. Er musste sich entscheiden. »Also gut. Ich werde Ihnen das endgültige Ende erzählen.« Herr Paul und seine Kollegen hörten zu und trauten sich kaum zu atmen. So schön waren die Sätze, die sich der Dichter für sie ausdachte. Seine Stimme klang warm wie frischer Kuchen und seine Sätze schmeckten den unzufriedenen Lesern so gut, dass sie bald runde, zufriedene Leser wurden. Und erst tief in der Nacht beendete er seine Geschichte mit den Worten: »Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.« Die Leser seufzten erleichtert und applaudierten. Sie sprangen auf und gratulierten ihm. Sie bedankten sich stürmisch und wollten Autogramme. Einige küssten vor Rührung sogar seine Hände. Aber der alte Dichter war müde und bat darum, ihn ausruhen zu lassen. Er brachte sie hinaus, winkte ihnen nach, schloss die Tür, setzte sich müde in seinen Lehnstuhl und schloss friedlich die Augen. Auf dem Heimweg waren die Leser bester Laune. Und Herr Paul sagte: »Tolles Ende! Super! Mit dem Mond und dem Mädchen!« Da blickte ihn sein Freund verwundert an. »Was denn für ein Mädchen? Von einem Mädchen war doch überhaupt keine Rede. Da musst du was falsch verstanden haben.« Herr Paul holte tief Luft und wollte etwas sagen. Aber dann schwieg er und nickte stumm. So wie es aussah, hatten wieder alle etwas anderes verstanden. Aber diesmal wollte er nicht streiten, sondern sein Ende ganz für sich behalten. Ein falsches Ende, so hieß diese Geschichte von Martin Ballscheid.